Neuntes Buch, drittes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Neuntes Buch, drittes Kapitel. Hippias wird zum Verräter an seiner Freundin Danae. Unter andern Eigenschaften, welche den Charakter der Danae schätzbar machten, war auch diese, dass sie eine vortreffliche Freundin war. So gleichgültig, bis auf die Zeit, da Agathon sich ihres Herzens bemeisterte, gegen den Vorwurf der Unbeständigkeit der Liebe, so zuverlässig und standhaft war sie jederzeit in der Freundschaft gewesen. Sie liebte ihre Freunde mit einer Zärtlichkeit, welche von Leuten, die bloß nach dem äußerlichen Ausdruck urteilen, leicht einem eigennützigen Affekt beigemessen werden konnte. Denn diese Zärtlichkeit stieg bis zur tätigsten Leidenschaft, sobald es darauf ankam, einem unglücklichen Freunde Dienste zu leisten. Es gibt kein Vergnügen, welches sie nicht in einem solchen Falle den Pflichten der Freundschaft aufgeopfert hätte. Eine Veranlassung von dieser Art war es, was sie auf einige Tage von Smyrna abgerufen hatte. Agathon musste zurückbleiben und die gutherzige Danae, zufrieden mit dem Beweise seiner Liebe, den ihr sein Schmerz beim Abschied gab, versüßte sich ihren eigenen durch die Vorstellung, dass eine kurze Trennung ihm den Wert seiner Glückseligkeit weit lebhafter zu fühlen geben werde als eine ununterbrochene Gegenwart. Ruhig über den Besitz seines Herzens empfahl sie ihm, sich während ihrer Abwesenheit kein Vergnügen, so ihm das reiche und das wollüstige Smyrna verschaffen konnte, zu versagen, und empfahl es ihm desto eifriger, je gewisser sie war, dass sie von dergleichen Zerstreuungen nichts zu besorgen habe. Allein Agathon hatte bereits angefangen, den Geschmack an diesen Lustbarkeiten zu verlieren. So lebhaft, so mannigfaltig, so berauschend sie sein mögen, so sind sie doch nicht fähig, einen edlern Geist lange einzunehmen. Als eine Beschäftigung betrachtet, können sie es nur für Leute sein, die sonst zu nichts taugen, und Vergnügungen bleiben sie nur, solange sie neu sind. Je lebhafter sie sind, desto eher erfolgen Sättigung und Ermüdung. Alle ihre anscheinende Mannigfaltigkeit kann bei einem fortgesetzten Gebrauch das Einförmige nicht verbergen, wodurch sie endlich selbst der verdienstlosesten Klasse der Weltmenschen ekelhaft werden. Die Abwesenheit der Danae benahm ihnen vollends noch den einzigen Reiz, den sie für ihn hätten haben können, das Vergnügen an dem Anteil, den sie daran genommen hätte. Er brachte also beinahe die ganze zeit ihrer abwesenheit in einer einsamkeit zu von welcher ihn das beschäftigte leben zu athen und die wollüstige muße zu smyrna schon etliche jahre entwöhnet hatten. Hier ging es ihm anfangs wie denen, welche aus einem stark erleuchteten ort auf einmal ins dunkle kommen. Seine seele fühlte sich leer, weil sie allzu voll war. Er schrieb dies der Abwesenheit seiner Freundin zu. Er fühlte, daß sie ihm mangelte, und dachte nicht daran, daß er sie weniger vermißt haben würde, wenn die Nerven seines Geistes durch die Gewohnheit einer wollüstigen Leidsamkeit nicht eingeschläfert worden wären. Die ersten Tage schlichen für ihn in einer Art von zärtlicher Melancholie vorbei, welche nicht ohne Anmut war. Danae war beinahe der einzige Gegenstand, womit seine in sich selbst zurückgezogene Seele sich beschäftigte. Oder wenn seine Erinnerung auch in ältere Zeiten zurückging, wenn sie ihm das Bild seiner Psyche oder die glänzenden Auftritte seines republikanischen Lebens vorhielt, so war es nur, um den Wert der unvergleichlichen Danae und die ruhige Glückseligkeit eines allein der Liebe, der Freundschaft, den Musen und den Göttinnen der Freude geweihten Privatlebens in ein höheres Licht zu setzen. Seine Liebe belebte sich aufs Neue, sie verbreitete wieder diese begeisternde Wärme durch sein Wesen, welche die Triebfedern des Herzens und der Einbildungskraft so harmonisch zusammenspielen macht. Er entwarf sich die Idee einer Lebensart, welche mehr das Leben eines Gottes als eines Sterblichen schien. Danae glänzte darin aus einem Himmel von lachenden Bildern der Freude und Glückseligkeit hervor. Entzückt von diesen angenehmen Träumen beschloss er bei sich selbst, sein Schicksal auf immer mit dem ihrigen zu vereinigen. Er hielt sie für würdig, diesen Agathon glücklich zu machen, welcher zu stolz gewesen wäre, das schimmerndste Glück aus der Hand eines Königs anzunehmen. Dieser Entschluss, der bei tausend andern eine nur sehr zweideutige Probe der Liebe sein würde, war in der Tat, nach seiner Art zu denken, der Beweis, dass die seinige auf den höchsten Grad gestiegen war. In einem für Danaes Absichten so günstigen Gemütszustande befand er sich, als Hippias ihm einen Besuch machte, um sich auf eine freundschaftliche Art über die Einsamkeit zu beklagen, worin er seit der Entfernung seiner schönen Freundin lebte. Danae sollte zufrieden sein, sagte er in scherzhaftem Tone, den liebenswürdigen Callias für sich allein zu behalten, wenn sie gegenwärtig sei. aber ihn auch in ihrer abwesenheit der welt zu entziehen, dies sei zu viel und müsse endlich die folge haben, die schönen zu smyrna zu einer allgemeinen zusammenverschwörung gegen sie zu reizen. Agathon beantwortete diesen Scherz in gleichem Tone. Unvermerkt wurde das Gespräch interessant, ohne daß der Sophist eine besondere Absicht merken ließ. Er bemühte sich, seinem Freunde zu beweisen, er habe Unrecht, der Gesellschaft zu entsagen, um sich mit den Dryaden von seiner Liebe zu besprechen und die Zephyrn mit Seufzern und Botschaften an seine Abwesende zu beladen. Er malte ihm die Vergnügungen vor, deren er sich beraube, und vergaß auch das Lächerliche nicht, welches er sich durch eine so seltsame Laune in den Augen der Schönen gebe. Seiner Meinung nach sollte ein Callias sich an einer einzigen Eroberung, wie glänzend sie auch immer sein möchte, nicht begnügen lassen. Er, dem seine Vorzüge das Recht gäben, seinem Ehrgeiz in dieser Sphäre keine Grenzen zu setzen und der nur zu erscheinen brauche, um zu siegen. Er bewies die Wahrheit dieser Schmeichelei mit den besondern Ansprüchen, welche einige der berühmtesten Schönheiten zu Smyrna auf ihn machten. Seinem Vorgeben nach lag es nur an Agathon, seine Eitelkeit, seine Neubegier und seinen Hang zum Vergnügen zu gleicher Zeit zu befriedigen und auf eine so mannigfaltige Art glücklich zu sein, als sich die verzärteltste Einbildung nur immer wünschen könne. Agathon hatte auf alle diese schönen Vorspiegelungen nur eine Antwort: seine Liebe zu Danae. Der Sophist fand sie unzulänglich. Eben diese Ursachen, welche seine Liebe zu Danae hervorgebracht hatten, sollten ihn auch für die Reizungen anderer Schönen empfindlich machen. Seiner Meinung nach machte die Abwechslung der Gegenstände das größte Glück der Liebe aus. Er behauptete diesen Satz durch eine sehr lebhafte Ausführung der besondern Vergnügungen, welche mit der Besiegung einer jeden besondern Klasse von Schönen verbunden sei. Die Unwissende und die Erfahrne, die Geistreiche und die Blöde, die Schöne und die Hässliche, die Kokette, die Spröde, die Tugendhafte, die Schwärmerin, kurz, jeder besondere Charakter beschäftige den Geschmack, die Einbildung und sogar die Sinne, denn von dem Herzen war bei ihm die Rede nicht. Auf eine eigene Weise erfordre einen andern Plan, setzte andere Schwierigkeiten entgegen und mache auf eine andere Art glücklich. Das Ende dieser feinen Ausführung war, dass es unbegreiflich sei, wie man so viel Vergnügen in seiner Gewalt haben und es sich nur darum versagen könne, um die einförmigen freuden einer einzigen mit romanhafter treue in gerader linie sich fortschleppenden leidenschaft bis auf die hefen zu erschöpfen. Agathon gab zu, daß die abwechslung, wozu ihn Hippias aufmuntere, ganz angenehm für einen müßigen Wollüstling sein möge, der aus dieser Art von Zeitvertreib das Geschäfte seines Lebens mache. Er behauptete aber, daß solche Personen niemals erfahren haben müßten, was wahre Liebe sei. Er überließ sich sodann der ganzen Schwärmerei seines Herzens, um dem Hippias eine Abschilderung von demjenigen zu machen, was er von dem ersten Anblick an bis auf diese Stunde für die schöne Danae empfunden hatte. Er beschrieb eine so wahre, so zärtliche, so vollkommene Liebe. Er breitete sich mit einer so begeisterten Entzückung über die Vortrefflichkeiten seiner Freundin, über die Sympathie ihrer Seelen und über die Wonne, die er in ihrer Liebe genieße, aus, daß man entweder die Bosheit eines Hippias oder die freundschaftliche Hartherzigkeit eines Mentors haben mußte, um fähig zu sein, ihn einem so beglückenden Irrtume zu entreißen. Die Reizungen der schönen Danae sind zu bekannt, versetzte der Sophist, und ihre Vorzüge in diesem Stücke werden sogar von ihrem eigenen Geschlecht so allgemein eingestanden, daß Lais selbst, sie, welche den Ruhm hat, daß die edelsten Griechen und die Fürsten ausländischer Nationen den Preis ihrer Nächte in die Wette steigern, lächerlich sein würde, wenn sie sich einfallen lassen wollte, ihr den Vorzug der Liebenswürdigkeit streitig zu machen. Aber daß sie jemals die Ehre haben würde, eine so ehrwürdige, so metaphysische, so über alles, was sich denken läßt, erhabene Liebe einzuflößen, daß der Macht ihrer Reizungen noch dieses Wunder, das einzige, welches ihr noch fehlte, aufbehalten sei, dies hätte sich in der Tat niemand träumen lassen können, ohne sich selbst über einen solchen Einfall zu belachen. Hier ging unserem Helden, der die boshafte Vergleichung mit einer korinthischen Hetäre schon äußerst ärgerlich gefunden hatte, die Geduld gänzlich aus. Er setzte den Sophisten mit aller Hitze eines in dem Gegenstande seiner Anbetung beleidigten Liebhabers wegen des zweideutigen Tons zur Rede, womit er sich anmaße, von einer Person wie Danae zu sprechen. Aber sein Unwille sowohl als seine Verwirrung stieg auf den höchsten Grad, da er sah, daß ein satyrmäßiges Gelächter die ganze Antwort des Hippias war. Es ist so leicht vorauszusehen, was für einen ausgang diese szene nehmen mußte daß wir nach allem was von den absichten des sophisten bereits gesagt worden ist den leser seiner eigenen einbildung überlassen können. Ungeduldige Fragen auf der einen, Ausflüchte und schalkhafte Wendungen auf der andern Seite, bis sich Hippias auf vieles zureden endlich das Geheimnis des wahren Standes der schönen Danae und derjenigen Anekdoten, welche wir unsern Lesern schon im vierten Kapitel des vierten Buches verraten haben, mit einer Gewalt, welcher seine vorgebliche Freundschaft für Agathon nicht widerstehen könne, abnötigen ließ. Wir haben schon bemerkt, wie viel bei Erzählung einer Begebenheit auf die Absicht des Erzählers ankomme. Danae erzählte ihre Geschichte mit der unschuldigen Absicht zu gefallen. Sie sah natürlicherweise ihre Aufführung, ihre Schwachheiten, ihre Fehltritte selbst in einem mildern und, lasset uns die Wahrheit sagen, in einem wahren Licht als die Welt, welche auf der einen Seite von allen den kleinen Umständen, die uns rechtfertigen oder wenigstens unsere Schuld vermindern, nicht unterrichtet und auf der andern boshaft genug ist, um ihres größern Vergnügens willen das Gemälde unserer Torheiten mit tausend Zügen zu überladen, um welche es zwar weniger war, aber desto komischer wird. Unglücklicherweise für sie erforderte die Absicht des Hippias, dass er diese schalkhafte Kunst, eine Begebenheit ins Hässliche zu malen, so weit treiben musste, als es die Gesetze der Wahrscheinlichkeit nur immer erlauben konnten. Unser Held glich während dieser Entdeckung mehr einer Bildsäule oder einem Toten als sich selbst. Kalte Schauer und fliegende Glut fuhren wechselsweise durch seine Adern. Seine von den widerwärtigsten Leidenschaften auf einmal bestürmte Brust atmete so langsam, dass er in Ohnmacht gefallen wäre, wenn nicht eine davon plötzlich die Oberhand behalten und durch den heftigsten Ausbruch dem gepressten Herzen Luft gemacht hätte. Das Licht, worin ihm Hippias seine Göttin zeigte, machte mit demjenigen, worin er sie zu sehen gewohnt war, einen so beleidigenden Kontrast. Der Gedanke, sich so sehr betrogen zu haben, war so unerträglich, dass es ihm unmöglich fallen musste, dem Sophisten Glauben beizumessen. Der ganze Sturm, der seine Seele schwellte, brach also über den Verräter aus. Er nannte ihn einen falschen Freund, einen Verleumder, einen Nichtswürdigen, rief alle rächenden Gottheiten gegen ihn auf, schwor, wofern er die Beschuldigungen, womit er die Tugend der schönen Danae zu beschmitzen sich erfrechte, nicht bis zur unbetrüglichsten evidenz erweisen werde ihn als ein das sonnenlicht befleckendes ungeheuer zu vertilgen und seinen verfluchten rumpf unbegraben den vögeln des himmels preiszugeben. Hippias sah diesem Sturme mit der Gelassenheit eines Menschen zu, der die Gewalt der Leidenschaften kennt. So ruhig wie einer, der vom sichern Ufer dem wilden Aufruhr der Wellen zusieht, denen er glücklich entgangen ist. Ein mitleidiger Blick, dem ein schalkhaftes Lächeln seinen zweideutigen Wert vollends benahm, war alles, was er dem Zorne des aufgebrachten Liebhabers entgegensetzte. Agathon stutzte darüber. Ein schrecklicher Zweifel warf ihn auf einmal auf die entgegengesetzte Seite. »Rede, Grausamer«, rief er aus, »rede! Beweise deine hassenswürdigen Anklagen so klar als Sonnenschein, oder bekenne, dass du ein verräterischer Elender bist, und vergeh vor Scham!« »Bist du bei Sinnen, Callias?« antwortete der Sophist mit dieser verruchten Gelassenheit, welche in solchen Umständen der triumphierenden Bosheit eigen ist. »Komm erst zu dir selbst. Sobald du fähig sein wirst, Vernunft anzuhören, will ich reden.« Agathon schwieg, denn was kann derjenige sagen, der nicht weiß, was er denken soll? »Wahrhaftig«, fuhr Hippias fort, »ich begreife nicht, was für eine Ursache du zu haben glaubst, den rasenden Ajax mit mir zu spielen. Wer redet von Beschuldigungen? Wer klagt die schöne Danae an? Ist sie vielleicht weniger liebenswürdig, weil du weder der Erste bist, der sie gesehen, noch der Erste, der sie empfindlich gefunden hat? Was für Launen sind das? Glaube mir, jeder andere als du hätte nichts weiter nötig gehabt, als sie zu sehen, um meine Nachrichten glaubwürdig zu finden. Ihr bloßer Anblick ist ein Beweis. Aber du forderst einen stärkern? Du sollst ihn haben, Callias. Was sagtest du, wenn ich selbst einer von denen gewesen wäre, welche sich rühmen können, die schöne Danae empfindlich gesehen zu haben?« »Du?« rief Agathon mit einem ungläubigen Erstaunen, welches eben nicht schmeichelhaft für die Eitelkeit des Sophisten war. »Ja, Callias, ich, wie du mich hier siehest, 10 oder 12 Jahre abgerechnet, um welche ich damals geschickter sein mochte, den Beifall einer schönen Dame zu erhalten. Du glaubst vielleicht, ich scherze, aber ich bin überzeugt, dass deine Göttin selbst zu edel denkt, um dir, wenn du sie mit guter Art fragen wirst, eine Wahrheit verhalten zu wollen, von welcher ganz Smyrna zeugen könnte. Hier fuhr der barbarische mensch fort, ohne das geringste mitleiden mit dem zustande, worein er den armen agathon durch seine prahlereien setzte, die genossenen glückseligkeiten von stück zu stück in einem tone von wahrheit und mit einer munterkeit zu beschreiben, welche seinen zuhörer beinahe zur verzweiflung brachte. Es ist vorbei, fiel er endlich dem Sophisten mit einer so heftigen Bewegung in die Rede, daß er in diesem Augenblicke mehr als ein Mensch zu sein schien. Es ist vorbei, o Tugend, du bist gerochen, Hippias, du hast mich unter der lächelnden Maske der Freundschaft mit einem giftigen Dolche durchbohrt. Aber ich danke dir. Deine Bosheit leistet mir einen wichtigern Dienst als alles, was deine Freundschaft für mich hätte tun können. Sie öffnet mir die Augen, zeigt mir auf einmal in den Gegenständen meiner Hochachtung und meines Zutrauens, in dem Abgott meines Herzens und in meinem vermeinten Freunde die verächtlichsten Gegenstände, womit jemals meine Augen sich besudelt haben. Götter! Die Buhlerin eines Hippias! Kann etwas unter diesem untersten Grade der Entehrung sein? Mit dieser Apostrophe warf er den verachtungsvollesten Blick, der jemals aus einem menschlichen Auge geblitzt hat, auf den betroffenen Sophisten und ging davon. Ende von 9. Buch, 3. Kapitel.